Ich habe 1988 das Jugendamt um Hilfe gebeten, weil ich einen Geschwisterstreit wollte und bei der Volkshochschule keinen Kurs gefunden habe. Dreijährige Erziehen oder Erziehung für Vorschulkinder oder sowas. Mhm. Ich hatte ja einen Babypflegekurs und einen Babymassagekurs und einen Kleinkindkurs im Alter für Kinder um ein Jahr rum. Also der Babypflegekurs ging nur bis 3 Monate. Dann gab es noch einen Kurs für bis einem Jahr und ins Freialter rein. Und dann gab es keine Kurse mehr. Waren Sie zu dem Zeitpunkt ganz gesund? Ja, würde ich sagen, ja. Ziemlich gesund. Keine Beschwerden? Nein. Kein Arztbesuch? Ich hatte halt nur keine Erfahrung mit Kleinkindern, weil Kinder so selten sind. Mhm. Das erste Baby, das ich auf dem Arm hatte, war mein eigenes. Mhm. Und ich hatte panische Angst, was falsch zu machen. Ich hatte ein ganzes Bücherregal oder 2 Bücherregale nur mit Erziehungsbüchern. Und 1988 haben sie sich völlig widersprochen von antiautoritärer Erziehung. Das eine extrem liebliche Erziehung, das andere. Und ich wusste, dass das nicht wissenschaftlich korrekt sein kann, wenn sich was so widerspricht. Mhm. Also ein Kind soll ausprobieren und erstmal keine Grenzen gesetzt kriegen. Das ist die autoritäre Ansicht. Und die biblische Erziehung war, dass man dem Kind haarklein vorschreiben soll, wie es zu lernen hat. Wobei das biblisch nicht biblisch ist. Es steht nicht in der Bibel, dass Kinder ein amerikanisches Lernprogramm brauchen. Also die biblische Erziehung kommt aus Amerika und die haben ja da diese Hochschulen für ungeborene Kinder, wo sie auch rechnen lernen sollen. Das halte ich für total übertrieben. Und später wusste ich dann, wie man Kinder erzieht. Sie hatten einen Volkshochschulkurs besuchen wollen? Den bekamen Sie aber nicht? Es gab keinen. Jedenfalls nicht zu dem Thema Kleinkind und Geschwisterstreit oder Geschwister überhaupt. Oder. Später hatten Sie sich an das Jugendamt gewendet? Ja, 88. Mit der Bitte um Vermittlung von einem Kurs. Oder ich habe gedacht, die bieten selber welche an. So wie man beim TÜV anruft und dann ist das Auto verschrottet kriegt. Ja. Kriegt man ja auch gesagt, dann müssen Sie die Kranken nachziehen lassen oder... wir raten Ihnen, überlegen Sie sich ein neues Auto zu kaufen. Und was passierte dann, als Sie das Jugendamt kontaktiert hatten? Es kam dann. Die haben dann gesagt, dass ich die falsche Einstellung hätte und... Ja, sie haben dann gesagt, dass ich völlig überfordert wäre mit den Kindern, haben mir angeboten, beide Kinder in Pflege zu nehmen. Und das wollte ich überhaupt nicht. Warum meinte man, Sie wären überfordert? Weil ich erzählt habe, dass ich überfordert bin. Aber ich habe nicht gesagt, ich bin überfordert. Ich habe gesagt, ich habe noch nie ein Kind erzogen. Das habe ich dann nicht mal gesagt. Aber die ersten paar Treffen habe ich das gesagt. Ich brauche Hilfe und hätte gerne einen Kurs. Und ich habe keine Ahnung, wie man 2-, 3-jährige Kinder und Vorschulkinder erzieht. Welches Buch stimmt denn? Mhm. Welches Buch empfehlen Sie uns? Ich war halt ratlos wie jemand, der noch nie gestrickt hat. Da kann man ja auch nicht sagen, die Frau ist blöd, die darf nie wieder Strickzeug anfassen. Da gibt man halt ein Buch Stricken für Anfänger und das wäre ein gutes Buch. Oder man geht in einen Volkshochschulkurs, wie ich alles andere auch gelernt habe. Ich habe ja auch in der Schule Strickunterricht gehabt, in der Grundschule und dann konnte ich später was aufbauen. Aber ich habe dann aufgehört zu stricken, weil ich leider gemerkt habe, dass das Material teurer ist als ein fertiges Babyjäckchen. Mhm. Aber ich habe es mir selber beigebracht. Was passierte denn dann vom Jugendamt aus? Die bin ich nicht mal losgeworden. Die haben dann mich gezwungen, mit den Kindern in so Babyschmusekurse zu gehen, wo sich die Kinder nackig ausziehen mussten. Und da bin ich dann nicht hingegangen, weil ich überhaupt nicht wusste, was das für einen Sinn haben soll, wenn die fremde Kinder nackig untereinander sich an abfrieren und sich nicht interessieren. Und das hat irgendwie so einen sexualpädagogischen Hintergrund, hatte ich das Gefühl. Und ich fand das absurd. Und ich habe der Leiterin gesagt, sie kann sich das selber auch ausziehen. Und lag ich mit der Kursleiterin schmusen. Ich fand das einfach entwürdigend für die Kinder. Ja. Und da habe ich dann ein Hilfeangebot nicht wahrgenommen. Also ich fand das einfach abartig. Ja, aber irgendwann hatten sie doch das Kind verloren. Man hat es ihm weggenommen. Im Jahr 2000, das war 12 Jahre später. Und dann ging es ja weiter, nachdem sie mal das Jugendamt die Kinder weggenommen haben. Warum hat man ihnen die Kinder weggenommen? Weil ich gesagt habe, dass ich das Jugendamt nicht mehr brauche, vermutlich. Ich habe ja dann selber, da gab es mal so einen Verein Großfamilien heute. Was gab es? Ein Verein Großfamilien heute. Den gab es bis 2002 und da habe ich mit Artikel geschrieben. Und die Frau hat die Kinder auch weggenommen gekriegt. Was für ein Artikel war das? Ach, alles Mögliche, wie man Geschwisterstreit schlichtet und wie man Kindergeburtstag. Ich habe, da kam jedes Quartal ein Heft raus und ich habe immer verschiedene Artikel geschrieben. Auch über Gerichte, über Geburten und so. Und wie man über den Computer, über Gesamtverteiler die Abgeordneten anschreibt, dass sie die Kinder vergessen und die kinderreichen Familien. Und dann habe ich rausgefunden, dass die Renate Schmitten, die Familienministerin, vorher als Staatsziel haben, dass die Frauen 2 oder 3 Qualitätskinder kriegen. Das stand im Handbüchern für Sozialpädagogen drin, dass die beste Kinderqualität angeblich dann entsteht, wenn die Mütter 2, 3 Kinder haben und die Mütter arbeiten gehen und die Kinder in eine Einrichtung gesteckt werden, also Ganztagskindergarten oder Ganztagsschule. Und das Jugendamt wollte auch, dass ich meine Kinder in meinen Kindergarten stecke und ich habe das dann immer so gemacht, dass ich dann bei allen Kindergärten abgesagt habe, ich hätte bei einem anderen Kindergarten einen Platz und dann hatte ich dann erst einen Kindergartenplatz, als die Kinder 4 oder 5 waren, weil ich keinen Kindergartenplatz wollte. Also beim ersten Kind habe ich einen Kindergartenplatz gehabt und ich fand das schockierend. Da habe ich das Kind morgens frisch gewickelt abgegeben und war total wund, weil ich den ganzen Tag das Kind nicht gewickelt habe. Dabei waren es nur bis 13 Uhr dort. Ja, aber jetzt mal zurück zu Ihrem Fall. Das Jugendamt kam immer wieder und Sie hatten mit dem Jugendamt keinen Kontakt haben wollen. Warum hat man Ihnen das Kind denn dann weggenommen? Weil ich dann absolut gesagt habe, ich will keinen Kontakt mehr. Wir haben das Hilfenetz zerrissen, hat das Jugendamt sich beklagt. Ich wollte nicht mal in den Haushalt reingeredet kriegen. Ich habe Jugendamtsmitarbeiterin sind die Eltern gestorben, die war weg und die Schwiegermutter war mit Brustkrebs beschäftigt. Und dann habe ich die Kirche gefliest. Mhm. Wir haben dann gemacht, was wir machen wollten. Und sonst sind wir ja fast täglich überwacht, wenn das mal machen, was das Jugendamt sagt. Das ging 12 Jahre so. Wie kam es denn, dass Sie in die Psychiatrie gerieten? Das Jugendamt hat gesagt, ich soll in die Psychiatrie gehen, weil ich so geweint habe, als ich nur die Anne-Marie gekriegt habe, weil das sollte eine Anne werden und eine Marie. Zwei halt. Und dann hatte ich eine Brustentzündung gehabt und hatte 40 Fieber und habe meinen Haushalt nicht mehr geschafft. Und irgendwer muss mich verraten haben, dass ich eine Woche krank war und einen schlechten Haushalt hingekriegt habe. Und mein Mann war auf der Arbeit. Und dann kam ich in die Psychiatrie. Und freiwillig? Nein. Zwangseinweisung? Nein. Ja, wie denn? Das Jugendamt hat mich hingefahren und hat gesagt, die Frau hat einen psychotischen Schub und drin war ich. Und dann haben sie gesagt, ich soll für einen Tag unterschreiben, ich könnte es ja mal ausprobieren. Ich war ja sowieso krank, hatte ja 40 Fieber. Ich war im Krankenhaus wie alles andere auch. Und als dann die Brustentzündung vorbei war, um die Brustentzündung durfte ich mich ganz alleine kümmern. Zum Glück hatte ich noch Antibiotika von zu Hause mitgenommen und eine Milchpumpe auch. Und ein paar Patientinnen haben mir geholfen, also das Psychiatriepersonal, das war das ganz egal. Also Ihre Krankheiten hat man gar nicht behandelt? Nein, ich habe sie selbst behandelt. Was hat man denn dort mit Ihnen gemacht? erzählt, dass ich eine Psychose hätte, weil ich 5 Kinder habe und trauern würde, ein 6. haben zu wollen. Das 6. Kind ist das Tote gewesen, das Zwillingskind. Ja, aber was passierte denn in der Psychiatrie alles? Mir ist gesagt worden, dass ich Neuroleptika nehmen muss, um meine Nerven zu schonen. Zu schonen? Ich da, ja, das wäre ein Nervenschutzmittel. Das wird eine Schutzschicht auf den Nerven ausbilden. Das stimmt aber gar nicht. Das hemmt die Neurotransmitter und verursacht einen Zellselbsttod von, also Apoptose heißt es. Die Zelle bringt sich dann selber um, weil sie merkt, sie wird nicht mehr gebraucht. Aber sie wird gebraucht, die Zelle meint nur, sie wird nicht gebraucht, weil jetzt alle Rezeptoren von dem Neuroleptikum blockiert werden. Die waren also abgeschaltet, die Zellen. Mhm. Und dann erholen die sich nicht, tun sich selbst töten, die Zellen. Das ist der programmierte Zelltod. Das machen alle Körperzellen, wenn sie merken, sie waren nicht mal gebraucht. Mhm. Und dadurch habe ich ein Viertel Gehirn verloren. Das heißt, man hat Ihnen in der Psychiatrie einen großen gesundheitlichen Schaden zugefügt. Ja, das Arbeitsamt hat dann später gesagt, 2002, ich war 100% schwerbehindert, Pflegestufe 1 mit Begleitung. Und da habe ich gesagt, so kriege ich doch nie wieder eine Arbeit. So kann ich mich auch nicht vor Einweisung in ein Heim für psychiatrisch kranke Frauen kümmern. Da habe ich gesagt, da wäre es besser, ich überfalle eine Bank noch und komme in den Knast. Da hätte ich bessere Lebensbedingungen. Warum sie mich nicht erschießen? Das wäre für mich angenehmer als 100% schwerbehindert mit Pflegestufe 1. Und das ist ja praktisch die Steilvorlage für eine Heimeinweisung. Mhm. Und die Heime sind ja keine Heime, das sind Knäste. Hat man Ihnen denn in der Psychiatrie etwas angetan? Ja, man hat den Neuroleptika gegeben und im Vergleich zum Neuroleptika ist der sexuelle Missbrauch nicht so schlimm gewesen. Der hatte keine bleibenden Schäden. Also man konnte Ärzten sexuelle Geschichten erzählen und die haben, dafür hat man dann eine niedrigere Neuroleptika-Dosis und mehr Essen bekommen. Also sowas wie einen zweiten Apfel oder so. Oder überhaupt Obst. Hat man noch versucht, Ihnen da irgendetwas anzutun, Gewalt anzutun, habe ich erfahren? Zwang sterilisieren wollten. Ja, die haben mir Gewalt angetan, aber ich habe sie alle zusammengeschlagen. Die haben gesagt, ich wäre eine Prostituierte und die Schwestern haben mich geschminkt wie eine Prostituierte. Dann wollte man, dass Sie da in also einen Nebenraum gehen, da hat jemand auf Sie gewartet? Ja. Wie war das denn? Können Sie das mal genau schildern, wie das gewesen ist an dem Tage? Also, da haben die Schwestern gesagt, es ist ein schöner Tag für Sie heute Abend, Frau Lehmann. Ihr Mann wird Sie besuchen kommen. Aber so wie Sie jetzt aussehen, sind Sie nicht besonders hübsch. Wir haben Ihnen was mitgebracht. Und da hatten sie einen Minirock mit und so ein schwarzes Spaghetti-Trägerhemdchen. Da habe ich gesagt, weiß nicht, ob das meinem Mann gefällt, ob das passt. Und ein paar Sachen haben gepasst und die habe ich dann auch angezogen. Und dann haben sie mich total grell geschminkt. Das wird mein Mann total begeistern. Ich sage, weiß ja nicht, man kann es ja mal ausprobieren. Und dann haben sie gesagt, so, jetzt haben wir so viel Zeit, dass es beschwendet, sich zu schminken und zu kämmen und die Nägel zu lackieren und so weiter. Ach, helfen Sie uns doch gerade mal das Raucher- und Billardzimmer aufzuräumen. Ja, und da drin haben die ganzen Männer auf mich gewartet. Wer war das? Ich habe hinterher erfahren, das waren Sexualstraftäter, die zur Therapie in Heppenheim waren. Und denen ist gesagt worden, ich wäre eine Prostituierte, sie dürften mit mir schlafen. Das hatten die auch geglaubt. Das hatten die auch geglaubt. Aber dann tat's weh. Ich hab dann gesagt, dass ich keine Prostituierte bin und dass ich nur geschickt wurde, um schnell hier drin ein bisschen Ordnung zu machen. Zigarettenbecher rausbringen, Müll rausbringen und so. Ja, und was passierte dann? Gab's eine Schlägerei? Ich habe sie alle zusammengeschlagen. Hatten diese Leute sie angegriffen? Ja. Hatten sie. Gewalttätig? Ich weiß es nicht. Sie haben ihre Penisse ausgepackt und wollten loslegen. Frech. Sie haben ja gesagt, ihr kriegt das. Ich habe gesagt, ich will nicht. Und dann haben sie halt gesagt, ich soll mich nicht verzieren und so. Und wie viele Männer waren das? 20. Aber alle vollgetrönt. Und mir haben sie die Neuroleptika abgesetzt gehabt an dem Tag. Und am Tag vorher. Vielleicht war es ein Experiment. Ja, und dadurch war ich besser wie die. Schneller. Reaktion schneller vor allem. Ist das denn heute nicht mehr so? Ist wieder besser geworden. Aber das Viertelgehirn ist immer noch tot. Aber die Restgehirn kann Ersatzschaltungen knüpfen. Haben Sie denn Aussicht, dass sich das noch bessern wird? Nein, glaube ich nicht, weil das jetzt die letzte Neuroleptika-Gabe war 1998. Ich glaube, das regeneriert sich nicht. Abgestorbenes Hirngewebe ist abgestorben. Das ist so, als wenn die mein Bein amputiert hätten. Das wird ja auch nicht nachwachsen. Mhm. Und dann sagen sie, freuen sie sich, sie haben doch noch 3 Extremitäten. Alles, was Sie an gesundheitlichen Schäden davongetragen haben, kam durch die Neuroleptika? Würde ich sagen, ja. Wie viel haben Sie davon bekommen? Waren das Überdosis? Das Zeug war damals noch nicht zugelassen. Das war das Risperidon. Noch nicht zugelassen? Nein, das haben sie als Antidepressiva an mir ausprobiert. Sie waren also eine Testperson für die? Ich wusste es nicht, ich denke, aber ich war eine Testperson. Weil ich hinterher recherchiert habe, als ich dann 2002 wieder neuroleptikafrei einigermaßen klar denken konnte und wieder einen neuen Computer hatte, konnte ich das recherchieren und da gab es dann auch Material in englischer Sprache mit Risperidon-Side-Effekt, konnte ich dann auf amerikanischen Seiten nachlesen, was das für ein Zeug ist. Und ich habe 9 Tabletten am Tag bekommen oder 12. Immer 3 Stück auf einmal. Das ist sehr viel. Ja. Die haben ja gesagt, der Wirkstoff wäre halt schwach wirksam. Das stimmt überhaupt nicht. Die haben mich volle Kanne angelogen. Das ist ein hochpotentes Neuroleptikum. Aber von Aspirin muss man ja auch 1 Gramm nehmen, wenn man Migräne hat. Ich meine, ich habe damals beim ersten Besuch noch den Ärzten vertraut. Und habe gedacht, wenn ein Arzt mir was gibt, dann ist das in Ordnung, getestet und zu meinem Besten. Ich wusste es nicht. Ich habe halt gedacht, sicher, das sind Ärzte wie Frauenärzte, Nierenheilkundeärzte, Herzärzte. Ja, es ist im Allgemeinen unbekannt, dass die Ärzte keine Ahnung von Pharmakologie haben. Das haben nur diejenigen, die in den Anstalten diese Tausenden und Hunderttausenden von Tieren dazu Tode quälen mit genau solchen Chemikalien, die dann später der Mensch in verdünnter Form dargereicht bekommt. Das wusste ich von Haldol, weil ich bei der Höchst AG 1984 Experimente mit Haldol und einem Neuroleptikum, das die Höchst AG rausbringen wollte, gemacht habe. Und die Haldol waren schlimmer wie das Neuroleptikum von der Höchst AG, aber das Neuroleptikum von der Höchst AG war immer noch schlimm genug und da haben sie das nicht in den Markt gebracht. Und die haben halt gesagt, das wäre ein atypisches Neuroleptikum, das hätte mit dem früheren Neuroleptika nichts zu tun und Haldol würde in Heppenheim nicht verwendet werden. Die haben mich glatt angelogen. Ich habe dann Wochen später mit anderen Patienten reden können und die haben Haldol bekommen. Das hieß zwar anders als Haldol, das war aber der Wirkstoff Haloperidol. Die kriegen andere Namen, die Medikamente, damit sie sich nicht so schlimm anhören. Ist aber Haldol drin und es steht ein Fantasiename drauf. Gibt es denn irgendeine Person in der Psychiatrie, der der Aufenthalt gut getan hat? Das ist so wie der Witz mit den 2 Leuten, die im KZ waren. Da sagt der Müller zum Meier, sag mal, der Schuster, der war doch auch in der Psychiatrie und sagt, da gab es doch zum Frühstück richtig einen Bohnenkaffee und Wurst und Käse und zum Mittagessen, wenn wir mal gut gearbeitet haben, gab es reichlich Mittagessen mit Vorspeise und Nachtisch und zum Abendessen auch durften wir Theater spielen oder Musik hören und es gab Buffet. Ja, da sagt der Schmidt, aber was ganz anderes. Ja, und dann sagt ein Vierter zu her, ja, deswegen ist der Schmidt ja auch wieder drin. Was hat der Schmidt gesagt? Die Wahrheit, dass man im KZ hungert und sich zu Tode schuften muss. Das ist so ein dritter Reichwitz. Und genauso ist es mit der Psychiatrie. Die rummelzern, die sind sehr gefährdet, wieder reinzukommen. Wenn man schön sagt, man ist gehalten, hat es gut getan, dann reitet man seine Haut. Also mit anderen Worten, wer die Wahrheit sagt, dass die Psychiatrie eine gesundheitsschädliche Einrichtung ist, der könnte leichter wieder drin sein. Genau. Aber die Wahrheit, wer ist das? Ist ein KZ mit Teppichboden. Ein KZ mit Teppichboden. Ja, und Blumenempfangsraum. Und hinten sind dann die Arbeitslager, wo dann die behinderten gerechten Sachen gemacht werden. Also ich habe da am Akkord geflochten und so. Puppenwägelchen und so Servierkörbe, Papierkörbe, Klammern? Papierkörbe. Klammern zusammenstecken? Wäscheklammern? Geflochten aus Weide. Ja, es gibt ja woanders auch solche Arbeitsmaßnahmen, wo dann eben Holzklammern zusammengeklemmt werden. So Wäscheklammern. Ja, das haben die anderen gemacht. Ich habe da ausgeholfen, wenn es schief ging. Das war auch mein Glück, das war der dritte, vierte und weiteren Aufenthalt. Da habe ich nicht so viel Neuroleptika gekriegt, weil sie gemerkt haben, ich kann gut arbeiten. Ich habe da 8 Stunden und mehr am Tag gearbeitet und dann kam ich nach Hause und bin vom Jugendamt gefragt, ob ich mich gut erholt hätte nach vier oder sechs Monaten Zwangsarbeit. Ich habe auch die Küche versorgt und so weiter. Und damit ich weiß, wie es ist, eine Großfamilie zu versorgen, muss ich meine ganze Gruppe mit 30 Leuten versorgen. Tischdecken und Abwasch und dann eine Nacht zur Arbeitstherapie. Du weißt, die Arbeitstherapie keine Therapie, das ist einfach Ausbeutungsarbeit. Ja. So ein Puppenwagen hat dann 120 Mark in dem Lädchen gekostet. Da habe ich eine Woche dran gearbeitet, kostenlos fast. 50 Pfennig habe ich die Stunde bekommen. Die Stunde. Haben Sie daran gedacht, das Krankenhaus wegen Schmerzensgeld zu verklagen? Da habe ich dran gedacht, aber ich habe kein Geld, um jemanden zu verklagen. Außerdem haben alle Anwälte, wenn Psychiatrie gehört haben und dass ich Schadensersatz und Neuroleptika-Schäden habe, haben sie alle aufgehängt. Niemand von den Fachanwälten für Gesundheitsrecht will jemand vertreten, der in der Psychiatrie war. Das ist anscheinend ein Tabuthema. Tja, wie geht's Ihnen heute? Was machen Sie heute immer täglich? Ich sitze jetzt gerade am Rechner und lerne für meine Diplomprüfung Biologie. Ich wollte schon immer Biologie studieren. Das hat das Jugendamt auch immer als Psychose abgetan. Die haben mir nicht geglaubt, dass ich Abitur habe und wollten, dass ich ein HSA nachmache. Da haben sie unter Hauptschulabschluss verstanden. Durch den Hirnschaden konnte ich nicht schreiben, zeitweise, weil ich zu sehr gezittert habe, um einen Stift zu führen. Und da haben die gedacht, ich könnte überhaupt nicht schreiben. Und wenn das Jugendamt da war, hatte ich sowieso total Angst, da habe ich dann noch mehr gezittert, da konnte ich nicht schreiben. Jedenfalls nicht in Anwesenheit vom Jugendamt. Aber an Tastaturen konnte ich immer schreiben, weil ich mir dann die Tastatur so habe eingestellt, dass wenn sie mehrmals gedrückt wird, durch Zittern nur ein Buchstabe ist. Kann man sich so einstellen. Was ist aus den Kindern geworden? Also, die sind 10 Jahre, jetzt fast 11 Jahre älter. Der Älteste lebt in Köln und arbeitet als Energiekaufmann, also er kauft und verkauft Strom. Der Zweite studiert Kunststoffingenieur, die Tochter studiert Chemie. Die andere Tochter macht gerade ihr Abi, hat nächste Woche ihre Prüfung. Die andere Tochter hat noch ein Jahr bis zum Abi. Der nächste Sohn, ist auf dem Gymnasium. Paul ist auf der Sonderschule. Das ist das Kind, das nur 2 Jahre mitgenommen wurde. Das ist schwer traumatisiert. Das hat sich bis es 5 war auf dem Entwicklungsstand von 2 Jahren hängen geblieben. der Bruder heißt Peter und der Paul war lang ziemlich groß und dünne und Peter kurz und gedrungen. Und als der Peter 6 Jahre alt war und der Paul 4, und da haben die gedacht, es sind Zwillinge, und da haben sie den Paul einfach eingeschult. Weil sie gesagt haben, der Paul ist auch 6 Jahre alt, das war aber in Wirklichkeit 4 und ist so auf die Sonderschule gekommen. Und bis heute nicht mehr runter. Also das heißt, Schule für praktisch Bildbare. Da sind aber Leute drin, die sitzen im Rollstuhl und haben die Hände an weiche Gurte gefesselt, damit sie beim Zittern nicht die Leute nebendran aus Versehen was umwerfen. Und die sind bestimmt nicht praktisch bildbar. Das ist einfach nur ein euphemistisches Wort für Sonderschule. Und er ist da beim Hausmeister und lernt da mehr wie im Unterricht. Und wir haben, wir dürfen den Paul alle 2 Wochen das Wochenende haben und da geben wir selber Unterricht. Das ist uns auch zum Vorwurf gemacht worden, weil wir die Kinder selber unterrichtet haben. In der Grundschule gab es mal so ein Gedicht, dass alle Kinder auswendig werden, alle Biber haben Fieber und ich bin auch schon ganz krank. Und das habe ich gesagt, das lernt ja nicht auswendig. Das sind 3 verschiedene Verse und also eine ganze DIN A4-Seite, so ein Quatsch, ich weiß es nicht auswendig, ich habe es meinen Kindern nicht auswendig geübt, weil das ein Unsinngedicht ist. Und ich denke, dass das ein Gedicht ist, das dazu da ist, um die Gedichte und die deutsche Sprache überhaupt an sich lächerlich zu machen. Wie kam es denn dazu, dass jemand festgestellt hat oder behauptet hat, sie hätten da ein Teil abgestorbenes Gehirn? Weil ich schwere neurologische Ausfälle hatte und zu Neurologen bin mit Verdacht auf Hirntumor. Und dann bin ich in der Nähe von, dieser Kernforschungsreaktor ist, habe ich dann fluorierte Glucose gekriegt, die radioaktiv ist. Und die habe ich dann als Infusion gekriegt und habe 8 Stunden in so einem Scanner gelegen. Ohne Betäubung. Ich war von der Antwort total fix und fertig. Ich glaube, das war in der Nähe von Karlsruhe, vom Forschungsreaktor Karlsruhe. Und es gibt dann ein Bild, wo das Gehirn was verarbeitet. Und das hat man halt gesehen, wo das Gehirn tot ist und wo es funktioniert. Und das Bild ist bei mir halt super geworden, weil ich halt ohne schwere Schlafmittel noch raus sein konnte. Ich habe gar kein Schlafmittel gehabt. Ich habe so geschlafen. Haben Sie darüber irgendein ärztliches Attest, dass Sie diese Schädigungen haben? Ja, ich habe die Bilder auf dem Rechner. Das ist ja mein Linux-Rechner, da kann der Staatstrojaner nicht dran, weil Linux der Staatstrojaner Rollstuhl fährt. Und deswegen habe ich die Bilder noch. Die habe ich mal als Datei schicken lassen. Mhm. Weil die Ausdrucke damals so schlecht war, 2002. Da siehst du ja gar nichts. Die Drucker waren früher total schlecht. Und deswegen habe ich es mal zumählen lassen. Und da sehe ich selber, dass da nichts ist. Da ist kein Traubenzucker verbraucht worden, das ist das Gewebe tot, das ist das Bindegewebe. Es verbraucht nichts. Ich würde die Untersuchung gar nochmal machen lassen, um eine Verbesserung zu sehen oder auch nicht zu sehen. Waren Sie mal bei einem Dr. Binz gewesen? Ja, war ich. Was hat der Herr, was hat er gesagt? Der hat gesagt, dass Leute, die Vorschädigungen durch Amalgam haben, besonders empfindlich auf Neuroleptika reagieren und dass die ganzen Psychiater vorher fragen müssten, ob die Leute Holzschutzmittel und Amalgam haben und wenn die und dass die auf gar keinen Fall Neuroleptika kriegen dürfen. Es wäre praktisch ein Todesurteil für die. Und dann hat er noch zurückgeschrieben, dass ich dringend Unterstützung und Hilfe brauche. Habe ich ja auch gebraucht. Das war ja nach der Psychiatrie und da ging es mir total schlecht. Ich habe mich dauernd erbrochen, habe gefroren durch die Schilddrüsenunterfunktion. Und da bin ich zu dem Dr. Binz gegangen. Das ist, der ist, glaube ich, in der Nähe von Trier. Ja, genau. Und der hat gesagt, dann im Jugendamt, hat dann gemeint, er wird im Jugendamt schreiben. Und da habe ich gemeint, nee, das geht höchstens schief. Und dann hat er im Jugendamt geschrieben, dass ich dringend Unterstützung und Hilfe brauche. Mutter war dann selbst geschockt, dass sie die Kinder weggenommen hat. Das versteht das Jugendamt unter Hilfe. Das steht ja auch in der Rechnung, die sie uns schicken, dass sie uns pro Monat 5.000 Euro pro Kind berechnen, also 5.000 bis 7.000 Euro pro Monat berechnen für Jugend- und Familienhilfe. Und dann schreibe ich und melde ich immer zurück, wann sie sich wieder erdreisten, so einen Brief zu schreiben, dass Entführung andersrum geht, dass die Entführer Geld fordern und dafür das Kind zurückgeben. Mhm. Und dann ist meistens Ruhe. Bis zum nächsten angeblichen Hilfeplangespräch. Und die haben überhaupt keinen Plan von Hilfe. Die rauben einem die Kinder, zerstören einem das Leben von oben bis unten, haben mich gesundheitlich ruiniert, weil das Jugendamt, das war kein Arzt, das mich da eingewiesen hat, das war das Jugendamt. Die Frau Schnitzspahn hat mich hingefahren. Das war mit einer anderen Jugendamtshelferin. Die haben einfach einen Krankenwagen gerufen. Das dürfen die ja, weil sie auch so gute Sozialdemagoginnen sind. Wissen die das alles? Und Dr. Nock hat die geschrieben. Das wusste ich gar nicht. Aber das ist nicht für ein Arzt. Ein praktischer Arzt, aber da war ich doch gar nicht in der Praxis. Sind Sie denn heute auch noch sportlich wie damals? Was? Sind Sie heute auch noch sportlich wie damals? Wieder. Ach so, da, Reinhard, sprich du mal mit ihm, ich weiß es nicht. Da hatte ich Fieber, mit 40 Fieber. Hallo? Ja, Herr Pohlmann aus Bielefeld, guten Tag. Also, ich bin der Mann von der Ute. Ja. Also bei der Einweisung von der Ute in die Nervenklinik war ein Arzt hier aus dem Ort, der hat die Einweisung geschrieben, aber auf Initiative vom Jugendamtsleiter hin. Hm? Er hat die also nicht von sich aus geschrieben. Mhm. Und er hat sie wahrscheinlich auch nur geschrieben, weil er im Jugendamtsleiter einen Repräsentanten des Staates gesehen hat, dem man gefälligst Folge zu leisten hat. So, so. Jetzt möchte ich mal wissen, ob denn die Frau Lehmann noch so sportlich ist wie damals. Mit Kampfsport zum Beispiel. Also sie betreibt aktiv keinen Kampfsport mehr, geht aber oft joggen und ins Fitnessstudio. Mhm. Wie lange schon? Ins Fitnessstudio seit etwa einem Jahr. Ja. Hat sich in dem Jahr etwas verbessert? Was? Hat sich in dem Jahr etwas verbessert? In welchem Jahr? Seit sie Fitnessstudio besucht hat. Verbessert? Weiß ich jetzt eigentlich nicht. Aber verschlechtert auch nichts. Also sie sagt mir gerade, als sie die Nerventabletten ins Meer geworfen hat, da ging es ihr besser. Das möchte ich nochmal von ihr selbst hören. Das ist wichtig. Moment. Hallo? Ja? Ja, als ich die Tabletten ins Meer geworfen habe, was waren das für Tabletten? Wie heißt das Zeug nur? Das war ein weißes Neurolepis. Dipeperon war das. Nochmal laut und deutlich, was haben Sie damit gemacht? Ins Meer geworfen. Ins Meer? Ja, das war so eine Fähre und ich habe hinten an der Schraube gestanden und mein Mann hat damals auch an die Heilkraft der Psychopharmaka geglaubt. Da habe ich gesagt, du kannst dich entscheiden, entweder springe ich mit geschluckten Tabletten oder ich schmeiße die Tabletten ins Meer. Ich wäre sofort Hackfleisch gewesen. Mhm. Das war, glaube ich, die Fähre von sonst wo nach Texel. Von der Helder nach Texel. Ich fand die Neuroleptika so grausam, dass ich es weniger grausam fand, von der Schiffsschraube gehäckselt zu werden. Und deswegen sage ich, Neuroleptika sind Folter zum Schlucken. Was wieder als Psychose, diese Aussage wird als Psychose gewertet. Was dann weitere Verordnung von Neuroleptika bedeutet. Und in Texel hat sich die Annemarie eine Blasenentzündung geholt. Wie alt waren die da? 4 Jahre oder so etwa, ne? Und die hat vom dortigen Kinderarzt einen Antibiotikasaft beschrieben bekommen, weil die Holländer ihren Kindern erst ab 7, 8 Jahren Tabletten zum Schlucken geben. die Annemarie hat eine sehr schlimme Blasentzündung gehabt. Also sie hat Urin im Blut mit Urin gehabt, blutigen Urin. Und sie hat dann in der Apotheke geweint, als sie nur einen Saft verschrieben gekriegt hat. Sie hat gedacht, dass Tabletten wirksamer sind. Und dann hat der Apotheker gemeint, er würde mir ein Placebo schenken, dass die Tochter das Placebo zusammen mit dem Wirkstoff halt in Antibiotikasaft nimmt. Und da hat er so schöne auberginenfarben, giftig lilane Tabletten gehabt, die hießen, Neuroplazep hieß das Zeug. Das ist ein Placebo gewesen. Und auf der Gebrauchsanweisung war es angepriesen als Wundermittel gegen sämtliche psychiatrische Störungen. Und das war ein Deutscher und ein nebendran, wie heißt es, Belgischer und ein holländischer Waschzettel dabei. Und da stand als Wirkstoff drauf, so große und die Farbstoffe ausgeschrieben in chemischer Sprache. Also dieses Patent Blau 5 ist dann ausgeschrieben, es ist halt ein Azofarbstoff. Die Azo, sonst wie Nitril, so und so, 0,1 Milligramm. Und für jeden Arzt war sonnenklar, dass es ein Placebo ist, das stand ja noch extra noch drauf. Und der Apotheker hat mir dann, ich habe dem dann erzählt, dass ich Neuroleptika genommen habe, obwohl ich keine brauchte, hat mir dann die ganze Schachtel geschenkt, weil die Pharmafirma, von denen die Placebo sind, der hat gegen alles Placebo, gegen Herzkrankheiten, gegen Angststörungen und der hat alles verschenkt, verkauft gehabt oder verschenkt, weil das ja die bezahlt ja die Krankenkasse bei den Holländern und die für psychiatrische Störungen für durchgeknallt sein. Und es brauchen eigentlich nur Leute, die ihre alten Herrschaften selber pflegen, zur Beruhigung der pflegenden Kinder, die kranken Eltern pflegen, wo sie meinen, die brauchen was für gegen Demenz, obwohl die Leute nicht dement sind. Und deswegen hat er die übrig gehabt, die haben sich angestaut, die gab es nur gemischt, diese Placebo-Pillen. Also in verschiedenen Farben gegen verschiedene Krankheiten. Hat sich bei Ihnen etwas gebessert, seit Sie im Fitnessstudio waren? Wie soll ich das sagen? Ich bin früher Marathon gelaufen, war Kampfsportler. Dann habe ich die Kinder gekriegt und dann hatte ich keine Zeit mehr, bis auf ein bisschen joggen. Und als ich in der Psychiatrie war, konnte ich nicht mal joggen, weil konnte ich nicht mal richtig laufen. Die Leute haben mich angesprochen, ich soll mich schämen, ständig betrunken zu sein, weil ich durch die Neuroleptika nicht mal richtig laufen konnte. Und nachdem ich in Texas das Zeug weggeworfen habe, konnte ich ein Vierteljahr später wieder joggen gehen. Und dann ging es mir langsam wieder besser. Aber ich glaube nicht, dass das an einer sportlichen Aktivität lag, sondern daran, dass ich mich wieder bewegen konnte, weil ich keine Neuroleptika mehr genommen habe. Mhm. Und nach 4 Jahren waren die Tabletten alle. Und da habe ich die letzte Schachtel der Frau Schnitzspann mitgegeben und dann kann sich ja mal in der Apotheke beraten lassen, was da so toll geholfen hat. Was würde passieren, wenn jemand versuchen würde, Sie erneut in eine Psychiatrie einzuweisen? Da würde ich sofort die Warner Fußgesellschaft anrufen und verschiedene Anwälte und ich würde einfach nicht unterschreiben, ich würde den Gerichtsprozess ankommen lassen. Und wenn man ich würde ein paar Post von der Uni anrufen, dass sie versuchen, mich einzuweisen. Ja, was würde denn passieren, wenn Sie wieder in der Situation wären, dass Sie da drin wären? Da würde ich einfach abhauen. Und wenn das nicht ginge? Das geht. Ich habe Übung. Das habe ich gelernt, als ich dann ohne Neuroleptika oder mit Schwachdosier da drin war. Ich komme überall raus. Weil die Personal muss ja auch rein und raus. Und wenn ich einen niederschlage und den Schlüssel wegnehme. Jemanden niederschlagen und den Schlüssel wegnehmen ist besser als drin zu bleiben. Ist besser als selber zu sterben. Der wird wieder wach oder die. Also Sie setzen das etwa mit einem Todesurteil gleich, wenn man in die Psychiatrie eingewiesen wird und drin bleiben müsste. Also bei mir schon, weil ich durch Neuroleptika so schwer geschädigt bin, dass ich Angst habe, dass ich in der nächsten Neuroleptika-Behandlung nicht überlebe. Ich bin ja jetzt schon eigentlich 100% schwerbehindert. Ich wollte nicht auch 100% einen Pass reingeschrieben kriegen. man muss ja zum Glück selbst auch den Behindertenausweis unterschreiben, wobei ich anders wie ich besser finde, auch aus Holland. Ist zwar auch ein wunderschön euphemistisches Wort, aber ich will nicht immer sagen, ich bin behindert. Ich bin andersfähig, ich kann andere Sachen. Ich finde es gut, wenn betont wird bei Behinderten, was sie können, nicht was sie nicht können. Oder wie das in dem blauen Pocahontas-Film heißt, da dieses Avatar, da hat der Rollstuhlfahrer gesagt, er hätte es satt, sich von Ärzten vorschreiben zu lassen, was er alles nicht kann. Und genauso empfinde ich das auch. Also ich kann nicht Auto fahren, aber ich kann joggen. Fühlen Sie sich denn irgendwie schlecht? Ich habe oft Migräne, zum Beispiel heute, gestern Abend und heute Nacht und heute früh. Früher hatte ich nicht so extreme Migräne. Sonst nichts? Zum Teil. Sonst nichts? Heute nicht, heute nur Migräne, das reicht ja. Ich habe Zetern, Schilddrüsenunterfunktion, Angststörung. Wenn die Polizei kommt, habe ich Angst, weil Polizei kam. Klar habe ich dann Angst. Das ist so wie im Dritte Reich-Film, wenn die SS an die Tür kommt, um die Leute ins KZ abzuholen, kommt die Polizei an die Tür, um mich in die Köpfe zu bringen. Oder um mir zu sagen, dass sie Noah eingefangen haben. Oder um mir zu sagen, dass sie die Kinder mitgenommen haben. Damals bei Weber kam auch, da war auch Polizei dabei. Ist mir damals noch nicht so aufgefallen. Aber die war im Hintergrund. Ich habe gedacht, die kommen, um uns Geld und oder Essen zu bringen oder Kleidung. Weil die haben ja, weil ich in der Psychiatrie war, war ich ja hinterher nicht mehr selbstversorgungsfähig oder so Pflegefall fast, weil ich von Neuroleptika so geschädigt bin gewesen war. Da haben sie gesagt, mein Mann muss zu Hause bleiben. Und ich habe erst gesagt, die haben recht, dass ich eine psychiatrische Erkrankung habe, diese rechtzeitig behandelt hätten, bevor ich es gemerkt habe. Aber die psychiatrische Erkrankung war nur die Nebenwirkung von den Neuroleptika. Die Sprachstörung auch von Neuroleptika. Das heißt, diese sogenannten Medikamente haben genau das herbeigeführt, was man hinterher brauchte, um sie für krank zu erklären. Ja, Onkel Doktor, was habe ich denn? Ja, Sie werden bald einen schlimmen Durchfall kriegen. Dann nehmen Sie doch mal dreimal täglich diese durchsichtigen goldenen Dragees. Rizinusöl ist drin. Ja, Herr Doktor, Sie hatten recht. Ich habe wirklich total schlimmen Durchfall bekommen. Aber Sie haben mir ja was dagegen verschrieben. Vermutlich wären Sie schon drei Stunden tot, wenn ich vorbeugt nicht das Durchfallmittel bekommen hätte. So habe ich mich gefühlt. Wie jemand, der gesund hingeht und vom Arzt prophezeit kriegt, dass er Durchfall kriegt und dann verordnet kriegt, über Jahre Rizinusöl zu nehmen. Ich habe die Nebenwirkungen von den Neuroleptika als psychiatrische Erkrankung bei mir empfunden. Mhm. Und als ich sie dann weggeschmissen haben, hatte ich die psychiatrischen Gefühle nicht mehr. Ja, gut. Das reicht dann erstmal für heute, aber ich kann Ihnen eine Telefonnummer geben von einer Rechtsanwältin, die unter Umständen ohne Bezahlung sich für Sie einsetzen kann. Red mal mit her. Kennen Sie denn die Frau Greta? Nein. Ich kann Ihnen jetzt die Telefonnummer geben. Schick sie mir mal per E-Mail. Per E-Mail, ja, mach ich. Nee, ich bin jetzt völlig fertig durch das Interview, bin total nass geschwitzt. Ja? Wegen der Erinnerungen? Ja. Klar, ich reiß mich zusammen, dass ich nicht geheult habe. Ich werde dahin nach wahrscheinlich heulen, macht dir keine Sorgen, aber es geht wieder vorbei, es ist wahrscheinlich gut, wenn ich heulen kann. Ja gut, dann melde ich mich per E-Mail wieder bei Ihnen. Danke. Bis dann, tschüss. Tschüss.